Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 467, an Goethe, Jena, 31. Mai 1798. Es waltet diesmal ein recht böser Geist über unseren Kommunikationen und ihrer poetischen Muse. Wie sehr wünsche ich, dass sie bald frei und ruhig zurückkehren möchten. August soll uns als Pfand ihres baldigen Wiederkommens recht wert sein. Leben Sie wohl und reisen glücklich. Meine Frau empfiehlt sich aufs Beste. Lassen Sie mir doch, wenn's angeht, Humboldts Werk bei Trapezius zurück. SCH